Jungfrau war der Lüfte Tochter, dieses schöne Schöpfungswesen. Lange lebte sie in Reinheit, alle Zeit in Unberührtheit, in den langen Luftgehöfte, auf den ebenen Luftgefilden. Leidig ward sie ihres Lebens, ihres Daseins überdrüssig, immer einsam nur zuweilen, jungfräulich dahin zu leben, in dem langen Luftgehöfte, in der unermessenen Öde. Sieh, da steigt sie schon hernieder, senkt sich auf die Wasserwogen, auf den offenen Meeresrücken, auf die weite Wasserfläche. Plötzlich kam ein wilder Windstoß aus dem Osten, böses Wetter, hob sie auf die Meeresbrandung, warf sie auf die wilden Wogen. Wind trieb hin und her die Jungfrau, Meereswogen wiegt das Mädchen, auf dem blauen offenen Wasser, auf den weißgekrönten Wellen. Schwanger wehte sie der Windstoß, Schwellen ließ den Leib die Woge. Wassermutter war das Mädchen, schwamm im Osten, schwamm im Westen, schwamm im Nordwest auch nach Süden, schwamm an alle Himmelsränder in der Pein der Feuerwehen, in dem schlimmen Schmerz des Schoßes. Und es kommt nicht zum Gebären, zeigt sich nicht das Ungezeugte. Da begann sie leis zu weinen, sagte so, sprach solche Worte: Uko, du, o Herr der Lüfte, der du trägst den ganzen Luftraum, komm herbei, weil ich dich brauche, komm hierher, weil ich dich rufe. Löst das Mädchen aus der Marter, löst das Weib aus Leibes Wehen. Mach nur schnell und lauf geschwinde, schneller noch bedarf ich deiner. Wenig Zeit nur war verstrichen, eine kleine Frist verflossen, da kam eine Taucherente, schwang sich her in schnellem Fluge, sich fürs Nest die Stelle suchend, einen Ort zur Wohnstatt wählend. Flog nach Osten, flog nach Westen, flog nach Nordwest, auch nach Süden, konnte keine Stelle finden, nicht die allerschlimmste Stätte, um ihr Nest dort einzurichten, ihren Aufenthalt zu nehmen. Da erhob die Wassermutter. Wassermutter, Maid der Lüfte, schon ihr Knie aus Meereswogen, ihre Schulter aus der Welle, als ein Nistplatz für die Ente, als ein sehr erwünschter Wohnplatz. Dieser schöne Entenvogel schwebt nun langsam, weithin, schweifend, merkt das Knie der Wassermutter auf dem blauen, offenen Wasser, hält für einen Gräserhügel, eine frische Rasenblüte. Er fliegt langsam, gleitet, leise, auf das Knie lässt er sich sinken. Darauf baut er seinen Brutplatz, legt dort seine gelben, goldenen Eier. Legt 6 Eier, ganz von Golde, doch das 7. ist aus Eisen. Fängt die Eier an zu brüten, Knies Wölbung zu erwärmen. Brütet einen Tag, den anderen, brütet auch am 3. Tage. Schon verspürt die Wassermutter, Wassermutter Maid der Lüfte, eine große Glut entstehen, spürt die Haut sich stark erhitzen, fühlt ihr Knie schon fast verbrennen, alle ihre Adern schmelzen. Je ließ sie das Knie erzittern, schüttelte sogleich die Glieder, in die Flut entflohen die Eier, rollten in des Meeres Wogen. Es zerbrachen alle Eier, splitterten in viele Stücke. Nicht verschlingt der Schlick die Eier, nicht verschluckt die See die Stücke. Sie verwandeln sich zum Guten, schön gestaltet alle Stücke. Aus des Eis unterer Hälfte wird die Mutter Erde unten. Aus des Eis oberer Hälfte wird der hohe Himmel oben. Aus dem oberen Teil des Eigelbs wird die Sonne weithin strahlend. Aus dem oberen Teil des Weißeis wird der Mond mit mildem Glanze. Was gesprenkelt in dem Ei ist, wird zu Sternen hoch am Himmel. Das, was dunkel in dem Ei ist, wird zu Wolken in den Lüften. Weiter ziehen dahin die Zeiten, immer fort und fort die Jahre. bei dem Glanz der neuen Sonne, bei dem Schein des neuen Mondes. Immer treibt die Wassermutter, Wassermutter, Maid der Lüfte, auf dem wogenlosen Wasser, auf den dunstumwobenen Wellen. Vor sich nur des Wassers Feuchte, hinter sich den klaren Himmel. Endlich, nun im neunten Jahre, zu der Zeit des zehnten Sommers, hob ihr Haupt sie aus dem Meere, reckte sie empor die Stirne, fing nun an, die Frucht zu werfen, die Empfangene zu gebären, auf den offenen Meeresrücken, auf der weiten Wogenfläche. Wo sie nur die Hand hinwandte, da erschuf sie Landvorsprünge, wo ihr Fuß den Grund berührte, grub sie Laichgrund für die Fische, wo sie blasentreibend tauchte, mehrte sich des Meeres Tiefe. Seitlings streift sie an das Ufer, da entstanden glatte Strände, stieß ans Ufer mit den Füßen, da entstanden Lachsfangstellen, kehrte Kopf voran sich landwärts, da entstanden breite Buchten. Sie entfernte sich vom Lande, machte Halt auf freiem Meere, Scheren schuf sie in dem Wasser, richtet auf verborgene Risse, dass das Schiff daran zerschelle, dass der Seemann dort versinke. Schon geschaffen sind die Inseln, aufgereiht im Meer die Riffe, aufgestellt die Himmelsstützen, Feld und Flur durchs Wort entstanden, Striche eingeritzt in Steine, Furchen in den Fels gezogen. Noch entstand nicht Weinemeinen, zeigt sich nicht der Urzeitsänger.